Fünftes Kapitel war die angebliche Gründung einer urchristlichen Kirche religionspsychologisch überhaupt möglich? Was unsere frühere Erörterung der Probleme der handschriftlichen Überlieferung des Neuen Testamentes im ersten Teil bereits höchstwahrscheinlich gemacht hatte, ist als Ergebnis aller bisherigen Untersuchungen der letzten Kapitel nunmehr zur vollen Gewissheit geworden. Die Jesus-Überlieferung kann unmöglich das Werk natürlicher Entstehung und natürlichen Wachstums sein. Es steht schon auf dieser Station unseres kritischen Vormarsches fest, dass die Apostel und die angeblichen Urchristen überhaupt Fantasiegestalten in einem erdichteten Romanzyklus darstellen. Ohne die Jünger als Verkünder des Christusglaubens und Gründer der ersten Christengemeinde schwindet aber auch die Person Jesu aus dem wirklichen Leben und rückt zwangsläufig mit den Aposteln in die Sphäre der Dichtung. Wenn die Jünger und Urapostel wie ihr Meister Jesus erdichtete Schemen sind, so können sie selbstverständlich im wirklichen Leben auch keine Christengemeinde und Kirche gegründet haben. Die Apostelgeschichte, die eine solche Gründung als geschichtliches Ereignis erzählt, muss demnach in Wahrheit einen Apostelroman darstellen. Romane, auch solche geschichtlichen oder pseudogeschichtlichen Inhaltes zu konzipieren und einigermaßen lebenstreu auszuführen, ist für fantasiebegabte und wirklichkeitsoffene Dichter eine leichte Kunst. Schwer, sehr schwer wird die schöne Dichtkunst aber dann, wenn es gilt, den konzipierten pseudogeschichtlichen Roman nicht nur hinsichtlich aller äußeren Geschehnisse, sondern auch in seiner psychologischen Fundamentierung so plastisch und echt herauszuarbeiten, dass die ganze erfundene Geschichte nicht bloß im Großen und Kleinen wahrscheinlich, sondern genauso wahr wie das wirkliche Leben selbst erscheint. Der Leser darf daher von vornherein vermuten, dass auch der neutestamentliche Apostelroman in seinen psychologischen Motivierungen jene allen Geschichtsdichtungen anhaftenden Unmöglichkeiten aufweisen wird. Die nachfolgende Überprüfung der sogenannten Apostelgeschichte wird solche Vermutung im vollen Umfange bestätigen. Ich bin nicht der erste Kritiker, der die Apostelgeschichte als einen Roman erkannt hat. Seit Bauer und seiner Tübinger Schule, also seit etwa einem Jahrhundert, steht diese Lukas-Schrift als Geschichte der Gründung und ersten Ausbreitung der christlichen Kirche in denkbar schlechtem Rufe. Besonders die erste Hälfte des Werkes, welche sich mit dem Schicksal der Muttergemeinde zu Jerusalem und dem Wirken der Urapostel, insonderheit des Petrus, beschäftigt, ist oftmals mit scharfen Worten als glatte Dichtung verworfen worden. So meinte Schwegler: Wenn nicht alle Zeichen trügen, so ist der erste Teil der Apostelgeschichte eine fortlaufende Fiktion. Ebenso verwies Gföhrer die Kapitel 1 bis 12 in das Gebiet der Sagengeschichte. Obwohl in neuester Zeit die Theologen den immer bedenklicher ins Negative brausenden Zug ihrer Kritik stark gebremst haben, bekennen Jülicher bis Fascher, die volle Anschauung der Augenzeugen kommt zwar stückweise zur Geltung, dicht daneben treffen wir aber die nebelhaften und oft ganz widergeschichtlichen Vorstellungen eines Nachgeborenen. Die Identifizierung, der hier das apostolische Zeitalter unterworfen wird, ist nicht von der Art, wie sie auch ein begeisterter und unkritischer Zeitgenosse vornehmen kann. Sie ist dazu viel zu schematisch. Als freie Erfindung des Verfassers wird wohl jeder Leser die zahlreichen Reden ansehen, die Lukas seinen Helden in den Mund legt. Aus den zuletzt zitierten Sätzen wird nun aber auch klar, dass alle diese Kritiker zwar mehr oder weniger weite Strecken der Apostelgeschichte für ganz oder teilweise tendenziös aufgeputzt halten, dass sie alle jedoch immer noch unter und hinter der dichterischen Hülle einen historischen Kern des Urchristentums annehmen. Echte Geschichte, so lautet ihre These, wurde von dem Verfasser, der sich Lukas nennt, aus Unkenntnis oder Tendenz mehr oder weniger stark dichterisch umgegossen und neu konzipiert. Mögen beispielsweise auch die Reden erfunden sein, so sagen diese Forscher, die Personen sind und bleiben echt und historisch. Die erste wirklich radikale und konsequente Kritik auch hinsichtlich des zweiten Teiles der Apostelgeschichte, stammt aus dem Jahre 1850 und ist von dem genialsten Kritiker seines Jahrhunderts auf diesem Gebiete, von Bruno Bauer, geleistet worden. Es ist erstaunlich, wie dieser noch stark in den relativistischen Methoden steckende Forscher die dichterische Maschinerie der gesamten Lukasschrift aufzudecken verstanden hat. Mechanisch, wie die Maschine in Bewegung gesetzt wird, ist sie aber auch von ihrem Verfasser zusammengesetzt. Mit diesen treffenden Worten kennzeichnet er das Wesen der Apostelgeschichte. Dass aber sogar Bauer noch hinter der dichterischen Fassade eine gewisse urchristliche Wirklichkeit, allerdings keinen geschichtlichen Jesus als Stifter der Urgemeinde statuiert, ergibt sich schon aus seiner zeitlichen Fixierung der Entstehung der Apostelgeschichte. Im zweiten Drittel des zweiten Jahrhunderts soll ein Kompilator die angebliche Lukasschrift bereits vorgefunden und noch durch allerlei Zusätze vermehrt haben. Hier hegt nun allerdings ein schwerer Irrtum vor. Wir wissen aus der Erörterung über das Problem der Zeit im ersten Teil, dass und warum Bauer, wie übrigens auch A. Drews und die anderen modernen Skeptiker, mit einer so frühen Entstehung der evangelischen Schriften sich auf einer falschen kritischen Fährte befinden. Dem Leser haben die früheren Untersuchungen über die Erhaltung der neutestamentlichen Handschriften bereits die Augen darüber geöffnet, dass dies Schrifttum in Wahrheit viel später als im zweiten Jahrhundert entstanden sein muss. Ich beginne jetzt die neue kritische Offensive. Dabei brauche ich nicht mehr zu betonen, dass nicht die rostigen Waffen aus Urgroßväterzeit, das heißt nicht die relative Scheinmethode, sondern die Waffen der psychologischen, der absoluten Methode in Aktion treten. Ich werde durch die äußeren Mauern der geschilderten Ereignisse hindurchstoßen, bis auf das psychologische Fundament des ganzen urchristlichen Baues. Meine absolute Kritik vollzieht sich also prinzipiell in der Sphäre der urchristlichen Psychologie. Und wie man gleich sehen wird, handelt es sich vorzugsweise um eine scharfe Prüfung des angeblichen Verhaltens der Gegner der Christusanhänger. Unserer neuen Offensive liegt ein strategischer Untersuchungsplan zugrunde, der in folgender Generalfrage Ausdruck findet. War die angebliche Gründung einer urchristlichen Gemeinde und Kirche in dem von den neutestamentlichen Quellen vorausgesetzten jüdischen Milieu psychologisch überhaupt möglich? An zwei Angriffspunkten wird nunmehr die absolute Kritik in das Gelände der urchristlichen Geschichte vorstoßen. Erster Angriffspunkt: Wie kommt es, dass die Jünger bei der Gefangennahme Jesu nicht mitverhaftet wurden? Über diese Frage ist die bisherige Kritik mit 7 Meilenstiefeln hinweggeschritten, was jedoch nichts an der Tatsache ändert, dass sie eine der allerwichtigsten und folgenschwersten im ganzen Neuen Testament ist. Es ist notwendig, mit einem kurzen Rückblick auf die Berichte der Evangelisten über die Gefangennahme Jesu zu beginnen. Es ist ja sonnenklar, dass von dem Schicksal der Jünger anlässlich der Endkatastrophe ihres Meisters die Möglichkeit bzw. die Unmöglichkeit abhing, eine Kirche zu gründen. Wären die 11, der Verräter Judas fiel ja aus, mit Jesus gefangen genommen, verurteilt und hingerichtet worden, dann hätten sie keine Christengemeinde stiften können. Der Bericht über Jesu Gefangennahme lautet bei den Synoptikern weitgehend übereinstimmend. Markus erzählt, wie eine große bewaffnete Volksmenge unter der Führung des Verräters ausgerückt sei, um Jesus zu fangen, nicht auch die Jünger. Ausgeschickt ist die Menge nach Markus von den Hohepriestern, den Schriftgelehrten und den Ältesten. Lukas hat sogar bei seinen Nachforschungen erfahren, dass die Hohepriester und Ältesten selbst in Person mitgekommen seien. Johannes Weiß meint zu dieser Tradition, dass sie sachlich Unwahrscheinlichkeiten berichte, denn die vornehmen Hierarchen werden sich nicht selbst zu Häscherdiensten hergegeben haben. Nach Bernhard Weiß bestand der Haufen teils aus regulären Truppen, teils aus der Tempelwache.